Der Steppenwolf. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Hermann Hesse. Die Rollen und ihre Darsteller: Harry Haller, Manfred Zapatka. Traktatstimme: Dieter Mann. Hermine: Anna Thalbach. Pablo: Markus Meyer. Maria: Chris Pichler. Neffe: Werner Wölbern. Tante: Witta Pohl. Professor: Hermann Lause. Professorengattin: Cornelia Schramm. Goethe: Rolf Hoppe. Mozart: Cornelius Obonia. Gustav: Detlef Jakobsen. Staatsanwalt: Fried Gärtner. Dora: Susanne Schrader. Erika: Belinde Ruth-Stieve. Schachspieler: Jens Wawracek. Cello: Scott Roller und Vincent Courtois. Saxophon und Klarinette: Michael Riesler. Ton: Klaus Schumann. Technik: Uschi Berlin und Claudia Jira. Regieassistenz: Wolfgang Sesko. Musik: Michael Riesler. Hörspielbearbeitung: Valerie Stiegele. Regie: Christiane Ohaus. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit Radio Bremen aus dem Jahr 2002. Dramaturgie: Manfred Hess. Hören Sie gerne Geschichten? Der Hörverlag.